Danke, Herr Jesus, hab Danke, dass ich mit dir reden darf. Danke, Herr Jesus, hab Dank, dass du mich hörst. Allen Kummer, alle Sorgen, sag ich dir, mein Herr und Gott. Alle Ängste, alle Zweifel, alle meine Not. Danke, Herr Jesus, hab Dank, Herr, dass ich mit dir reden darf. Danke, Herr Jesus, hab Dank, dass du mich hörst. Alles Frohe, alles Gute bring ich dir, Herr, im Gebet, weil ich weiß, dass hinter allem deine Treue steht. Danke, Herr Jesus, hab Danke, dass ich mit dir reden darf. Danke, Herr Jesus, hab Dank, dass du mich hörst. Nichts brauch ich vor dir verschweigen, der mich wie kein anderer kennt. Mit dir darf ich alles reden, was mein Herz bedrängt. Danke, Herr Jesus, hab Dank, Herr, dass ich mit dir reden darf. Danke, Herr Jesus, hab Dank, dass du mich hörst.